Kundgabe 491. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.06.1938. Warnung vor Zweifel. Liebevolle Mahnung. Bleibet mir stets ergeben, die ihr meine Kinder seid. Und so will ich euch segnen und euch meine Gnade austeilen, auf dass ihr lebet in Ewigkeit. Doch dir, mein Kind, will ich beistehen in jeder Not. Ist doch der Wille, der sich mir zuwendet, einem reinen Herzen entsprossen. Und in solcher Verbundenheit mit deinem Schöpfer wird auch die Kraft wachsen zu immer neuer Tätigkeit, zum Erkennen aller Wahrheit und zum Dienen. Frohen Herzens musst du mit mir in Verbindung treten, und es wird alles Schwere von dir abfallen. Denn ich selbst geleite dich doch und werde auch nicht dulden, dass du erlahmst in deinem Streben. Hüte dich jedoch vor allem Zweifel, dieser ist die Gefahr, die du immer erkennen musst. Denn es ist nichts von Bestand, wozu ich nicht meinen Segen gebe. Doch der Zweifel ist dazu angetan, meinen Segen zu verringern, wenn du nicht dagegen ankämpfst. Ich habe so unendlich viele Lehren für dich bereit und harre nur darauf, dass du festigst deinen Glauben. Denke immer nur, dass ein jeder Zweifel ein Hindernis ist, zu mir zu gelangen, und du wirst ihn überwinden, weil du zu mir verlangst. Ich vermittle dir unausgesetzt ein Wissen um Dinge, die anderen ferne liegen, und jede Kundgabe soll dich stärken. Doch lässest du den Zweifel in dein Herz Eingang finden, dann verminderst du die Kraft, die dir aus solchen Kundgaben zufließt. Deshalb begegne allen diesen Zweifeln mit fester Zuversicht, dass dein Heiland dir helfen wird. Lasse sie nicht aufkommen, sondern unterdrücke sie mit aller Kraft deines Willens, denn sie berauben dich der größten Gnade, der tiefen Fühlungnahme mit deinem Heiland. Und diese ist es, die du erstreben musst aus ganzem Herzen. Nichts darf dir zu schwer sein, auf dass du dieses Glückes würdig werdest, denn es befreit dich von allem, dich Belastenden und beglückt dich im Übermaß. Des Himmels Liebe umsorget ununterbrochen die Erdenkinder, die für den Herrn tätig sind. Kein Feind hat Macht über dich, so du ihm diese nicht selbst einräumst. Aus den Lehren des Herrn hole dir Trost und Kraft und Glauben, und so gestärkt wirst du alles überwinden, was sich dir in den Weg stellt. Du wirst hervorgehen aus solchem inneren Kampf als Sieger, weil dein Heiland dir zur Seite steht und dich behütet auf allen deinen Wegen. Amen.